trainen op de regenboog. Kom zo hier maar een kind. Leben lassen, leben wollen in einer Welt, in der das Geld regiert. Wollt ihr Blumen bringen? Du hast abgesagt. Ich hab mich geniert. Was sie sagen, was wir sollen, darf uns nicht interessieren. In der Stille der Nacht. Unser Herzblut verleiht uns Zaubermacht. Ja, vielleicht sollten wir gehen, aber wir müssen nicht, vergiss das niemals. Es ist voll Mond, Sterne klar, wir tanzen barfuß im nassen Gras. Yeah.